I'm a wooden man. Carve your lines into my head. My head is made up of so it's not very tough. Cause tough is hard and hard is tough, it's tough enough. My head is made up of so it's not very tough. Cause tough is hard and hard is tough enough. I'm a wooden man. That's what I am. I'm a wooden man. Sunday Service und ich habe Musik für euch heute mit Vessels. Die kommen aus England, haben früher eher so Post-Rock gemacht, inzwischen sind sie elektronisch unterwegs. Aus Kanada kommt Travis Bretzer, der hat eine Platte aufgenommen, Waxing Romantic, die sehr an alte Helden aus England aus den 80er Jahren angelehnt ist. Aus Hamburg das großartige Frauentrio Mars Needs Women, die sich auf ihrem Debütalbum aufmachen. Unbekannte Galaxien. Aus Israel gibt es LBT, das steht für Live Beat Tapes mit Musik zwischen Hip-Hop, Rap und weit über den Tellerrand hinausgeschaut. Außerdem Musik von Songhoi Blues, dabei sind keine Zähne im Maul, aber La Paloma Pfeifen und gerade eben hörten wir Helmholtz Resonators, ein paar Soundtüftler aus London, die gerade eben mit The Mystery of Woolly Mountain eine neue Platte veröffentlicht haben, die so ein bisschen repetitiv klingt und auf jeden Fall auch ganz viel Pop-Einflüsse aufweist. Wooden Man, der Song gerade eben von Helmholtz Resonators. Und hier geht's weiter ganz ruhig und ganz andächtig mit The White Birch. Take me to the solid dirt, invert this land, let the stains revert, unfold who we are, through every scar, they used to shine, like medals and stars. Take me to where the daughters swim, to tease the boys, hearts filled to the brim, make me believe, your heart will not flee, into the horizon, towards the endless sea. Once I was just a boy with the urge to destroy. Once I was just a boy with scars to deploy. Take me to the swing that scatters its restless wings among our hearts, and we shall prevail from this air that breathes through us everywhere. Once I was just a boy with a need to destroy. Now I will be a man, I will rise from this land. Let the bells ring, let the air sing, let the hearts bring their scars and submit to spring. Let the bells ring, let the air sing, let the hearts bring their scars and submit to spring. The White Bird, dieser Bandname natürlich angelehnt an das gleichnamige Album der Slowcore-Helden Codeine. Die haben diese Platte veröffentlicht, irgendwann in den 90ern muss das gewesen sein. Und The White Bird, so heißt halt dann auch eine Band aus Norwegen, die zwischen 98 und 2005 vier tolle Alben aufgenommen hat. Und dann war Schluss. Ein letztes Konzert gab es im Sommer 2006 in Polen auf einem Festival. Und jetzt mehr oder weniger 9 Jahre später hat sich einer von diesen dreien, Olaf Flottum, wieder aufgerafft und als The White Birch mal eben ein ganz entspanntes Comeback aus dem Ärmel geschüttelt. The Weight of Spring heißt das aktuelle Album von diesem inzwischen zum Solo-Projekt geschrumpften Trio. Und eine tolle Platte mit ganz, ganz ruhigen Sounds, die man wirklich mit ganz viel Andacht und ganz viel Konzentration hören sollte, weil sonst geht's ziemlich unter. Und Solid Dirt, der Song gerade eben hier von The White Birch, war auch letzte Woche ihr Album der Woche beim Sunday Service. Wir bleiben im hohen Norden. Aus Dänemark kommen Cody. Die machen musikalisch so eine Mischung aus Post-Rock und Folk-Musik. Und wie nennen sie das Ganze natürlich dann? Post-Folk. Windshield ist das neueste Album von Cody. Und hier hören wir ihren Song The Picture of Everyone. Food scraps and antiques, old lumber on sale, used toys. toys and cutlery, a worn memory kept since the 60s. But the sun is shining here, so don't be scared. Bring your coat, 'cause we're going to the fair. This is what we do. We paint pictures of everyone from a distance so far. You paint pictures of everyone. So klingt er also, der Post-Folk von Cody. Ihr Song The Picture of Everyone, zu hören, zu finden auf ihrem neuesten Album Windshield. 6 oder 7 Menschen aus Dänemark sind das, die auch schon so einige Platten veröffentlicht haben und ja, sicherlich auch live bestimmt ganz nett sind. Pentatones, ein Musikprojekt aus Leipzig, habe ich eher so als Elektropop bisher eingeordnet gehabt in meinem eigenen Musikverständnis. Die neueste Platte Ouroboros ist gerade eben erschienen und darauf klingen Pentatones ungewöhnlich düster, wie ich zumindest finde. Hier kommen sie mit Overfed. Rising between the shades of day. Auf ihrem ersten Album fand ich Pentatones noch relativ ungewöhnlich und nett. Inzwischen auf ihrem neuen Album Ouroboros klingen sie dann doch ein bisschen nach Elektro-Einheitsbrei mit düsterer Randmarkierung oder Randnote sozusagen. Overfat hieß der Song gerade eben von Pentatones. Große Dinge werfen ihren Schatten voraus. Nächste Woche wird das neueste Album von Courtney Barnett veröffentlicht, die Lo-Fi Queen aus Australien. Veröffentlicht ihr zweites Werk Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit wird es heißen. Und ich habe für euch daraus schon mal die erste Single mit dem Titel Dead Fox. Das war Courtney Barnett mit Dead Fox. Der Fuchs ist zwar tot, aber Courtney Barnett weiß trotzdem, wie der Hase läuft, zumindest der musikalische. Der Song schon mal vorab vom neuesten Album Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Und wenn die ganze Platte so ist wie dieser Song, dann wird sicherlich eine ganz, ganz große Nummer. Mehr dazu sicherlich nächste Woche hier in der Sendung. Dann kommt die Platte raus und dann wird es mehr davon geben hier beim Sunday Service. Auch Jacko Gardner veröffentlicht eine neue Platte. Das Wunderkind aus Holland hat vor, ich weiß gar nicht, 2-3 Jahren sein Debütalbum veröffentlicht. 2013 war es. Cabinet of Curiosities hieß es damals und war wirklich so eine großartige 60er Jahre Popnummer, die sich sie an die frühen Pink Floyd erinnert hat. Jetzt gibt's einen Nachfolger. Hypnophobia erscheint im April. Und daraus auch schon mal für euch hier der Song Find Yourself von Jaco Gardner. One in a goba, one in a goba, one in a goba. abati fara, abati toro, abati fara, abati toro, abati fara, abati toro. Alhaziri tei, alhaziri tei, alhaziri tei, asimai safari ku. Alhaziri tei, alhaziri tei, alhaziri tei, asimai safari ku. Akunde wukubi, abiende wukankam, afidi uwandi, uwandi na bodi. Abati fara, abati toro, abati fara, abati toro, abati fara, abati toro, abati fara, abati toro. Abati fara, abati toro, abati fara, abati toro, abati fara, abati toro. Abati fara, abati toro, abati fara, abati toro, abati fara, abati toro, abati fara, abati toro. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben waren Songhoi Blues, vier Musiker aus Mali, die hier eine wundervolle Debütplatte veröffentlicht haben mit dem Titel Music in Exile. Darauf wollen sie so ein kleines Statement abgeben gegen die Unruhen im Norden Malis und den Leuten wieder durch oder über ihre Musik so ein bisschen Halt und so ein bisschen Hoffnung geben. Die Platte hier wurde produziert von Nick Zinne von den Yeah Yeah Yeahs, was ich ziemlich erstaunlich finde, dass der mit solcher Musik was anfangen kann. Es gibt viele Gastmusiker da drauf und Gastmusikerinnen, die ich schätze mal vom Namen nach alle aus der westafrikanischen, aus Nigeria, aus dieser Ecke kommen. Aber auch ein anderer Bekannter ist dabei, nämlich Damon Albarn, natürlich bekannt von Blur und diversen anderen Projekten. Der ist bei zumindest einem Song bei den Backing Vocals dabei und vielleicht hilft es der Band ja auch ein bisschen bekannter zu werden. Die Musik auf jeden Fall relativ traditionell vom Sound her, aber auch mit neuen Elementen dabei. Das klingt relativ spannend, wie ich finde. Hier hören wir noch mal rein in Songhoi Blues mit dem Song Petit Métier. Kanir munde idosu Bakir mil kandagui Ir kwai mafondagui Kanna muza roja birse Kwai guma mafondagui Kanna zari be roja birse Kuswar ki gashede Wango mana haro ganji Amadandi wakir mir gandagwe Alfari shede wango manir fari ganji Ima firji wakir mir gandagwe Fulani shede wango mana hawi ganji Ima busu wakir mir gandagwe Ir kwai mafonda kwai kana honza roja birse Kwai guma mafonda kwai kana zari bero roja birse Anni ni yaguma mafondo gwei kaniga na monde itus après la guerre dans mon village chacun fait son petit métier eh no de faux oui ba de grebe kini gere Washington, Hamisa Kojandoga. Après la guerre, dans mon village, chacun fait son petit métier. Il coma fondo que canons à l'eau, j'avirche. Il n'est pas gore, il guérisare, il va nas. Oui, c'est vrai, chacun fait son petit métier. Pour y ma soli, soli, soli, soli, soli, soli. Eh ya, eh ya. Oui, c'est vrai, chacun fait son petit métier. Il faut y m'a fondé, oui, dans la honte à roche à bichet. Chacun fait son petit métier. Annie, il faut m'a fondé, oui, quand il faut m'a fondé, oui. Chacun fait son petit métier. Das war der Song Petit Métier von Song Hoi Blues, Musik aus Mali. Das Ganze vom Album Music in Exile. Elektronisch geht's weiter mit Seven Davis Jr. Der Name natürlich angelehnt an Sammy Davis Jr. Seven Davis Jr. kommt aus Los Angeles und veröffentlicht vor kurzem mit Wild Hearts eine Maxi auf Ninja Tune. Von der hören wir hier den Titeltrack. Wild hearts, they never break. Wild hearts, Wild Hearts, das war Seven Davis Jr. von der gleichnamigen EP, dieser Song, der im Original, glaube ich, noch einen Tick länger ist. Hier so ein Radio-Edit und ja, klingt doch schon mal ganz spannend. Im Laufe des Jahres soll das Debütalbum von Seven Davis Jr. erscheinen. Man darf gespannt bleiben. Calexico, das sind John Convertine und Joey Burns, die auch schon seit Jahrzehnten zusammen Musik machen und das auch sehr, sehr erfolgreich. Mit der Edge of the Sun wird im April ihr neuestes Album erscheinen. Da geht es ein bisschen zurück zu den Wurzeln, ein bisschen zurück zu mexikanischeren Einflüssen. Hier kommt schon mal die neueste Single von Calexico, Falling from the Sky. Mexikanisch klang jedoch höchstens die dezenten Bläser im Hintergrund, ansonsten eine klassische Popnummer, Falling from the Sky, das war ein Calexico, der Song aus dem, den es erscheint im Album Edge of the Sun. John Covertino und Joey Burns, zwei Herren, die schon länger im Pop-Business drin sind. Die nächsten drei Damen dürften noch ein paar mehr Jahre auf dem Buckel haben, zumindest auf dem des Music-Business. Es geht um Sleater Kinney, hier kommen sie mit dem Titelsong ihres neuesten Albums No Cities to Love. Okay. No Cities to Love, das war ein Sleater Kinney, der Song vom gleichnamigen Album, auch ja so eine Art Comeback von den drei Riot Girls aus den USA, die immer noch genauso frisch und gut und ja, irgendwie auch ein bisschen, wie soll ich sagen, böse klingen, also böse im positiven Sinne, wie damals ihren besten Zeiten. Das war so Mitte der 90er Jahre. Shane Alexander, den Herren kennt man vielleicht, weil er Musik macht für diverse amerikanische Serien. Jetzt ist er aber auch dabei, vielleicht demnächst mal sein Soloalbum zu veröffentlichen. Wer weiß. Hier auf jeden Fall schon mal ein Song von ihm. I Will Die Alone, Shane Alexander. Little boy in baby blue, dancing in my mama's room. I still hear her singing to me. She sang of life, sang of love, everything I would become, how I'd meet the woman of my dreams. I was born of desert fire, driven by my one desire, traded all I had for the great unknown. Bleeding heart I don't possess. When I'm finally laid to rest, I will die alone. I left the church, took a stand, left everything they had planned. I heard the devil call out to me. No diamond ring, no wedding band, the love I had slipped through my hands, and I will never be. I was born of desert fire, driven by my one desire, traded all I had for the great unknown. A bleeding heart I don't possess, and when I'm finally laid to rest, I will die alone. I will die. Dead of night, waiting by the firelight, beneath the silver stars and a moon of gold. A shadow, a silhouette to every soul I've ever met. The memories I can't forget have grown so cold. I was born of desert fire, driven by my one desire, traded all I had for the great unknown. A bleeding heart I don't possess. When I'm finally laid to rest, I will die alone. 'Cause I will die alone. I will die alone. I will die alone. Shane Alexander hörten wir. Die nächsten Herren kommen aus Flensburg und ja, haben den wirklich netten Namen. Keine Zähne im Maul, aber La Paloma Pfeifen. Die hatten schon mal vor, na, ich glaube gut zwei Jahren eine tolle Platte veröffentlicht, postsexuell betitelt. Das war ziemlich guter Punk mit ziemlich guten deutschen Texten. Jetzt gibt es den Nachfolger, die Bielmann Pirouette, und sie können an ihre Leistung des Debütalbums hier nahtlos anknüpfen. Hier kommen Keine Zähne im Maul, aber La Paloma Pfeifen mit ihrem Song 60 Watt Sonne. Noch außer gestrecktem Gift. deutsche Folklore, wie du sie abnickst und trotzdem wartest auf die kommende Häutung. Wir lauschen an der Tür und stellen uns vor, wie du dich so lang am Bauch kratzt, bis du endlich aufplatzt. Dich nicht verändern.